Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 885 an Schiller. Könnte ich bald erfahren, ob Sie heute Abend eingeladenermaßen zu mir kommen, ob nach dem Konzert oder früher, mögen Sie bei dem schönen Wetter Schlitten fahren, so schicke ich das Fuhrwerk gegen Mittag. Weimar, den 8. Februar 1803. G.